Auf der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast Blog. Hallo. Hallo. Hier sind Jack Pixelbrei. Und 46 halbe. Und wir sind heute ganz dicht beieinander und zwar im Kaffeeladen. Das ist natürlich ein sehr origineller Name so für ein. Apropos originell, die Tapete, vor der du sitzt, die ist auch sehr originell. Macht die nicht besonders schön, wenn ich davor sitze? Naja, also ich bin hypnotisiert, sag ich mal. Das ist so eine Tapete, die eigentlich aus dem Ende 60er, Anfang 70er ist. Ist das nicht 50er? Dieses rote Ding, runde Form? Entschuldige, ich bin jünger als du. Ich weiß schlicht nicht, was in dieser Zeit passiert ist. Das ist doch eine dreiste Lüge. Also wir müssen sagen, dass leider diese Tapete in war, bevor wir geboren wurden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Und zwar eine ganze Zeit, bevor wir geboren wurden. Generell sind unruhige Muster an der Wand ja doch gewöhnt. Wird. Mir ist schon ganz schwindelig. Ja, mir auch. Obwohl ich gerade im Rücken habe. Ich habe noch was zu meckern. Ja? Die Tische sind viel zu klein. Ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit dauernd umsortieren müssen, um Tassen und Gläser und Teller irgendwie auf dem Tisch anzurichten. Und die Optik des Ladens, ach Quatsch, die Akustik des Ladens, die ist also so verwirrend wie die Tapete. Man hört alle Leute immer ständig neben sich reden. Ich weiß gar nicht, wie die es machen. Ja, das stimmt. Mal sehen, ob man nachher auf dem Podcast hören kann. Also, noch eine hohe Geräuschkulisse, ja. Also falls ihr jetzt gerade nur die ganze Zeit Gemurmel gehört habt, das ist Absicht. Das ist nicht etwa eine Atmo, die wir dahinter gelegt haben. Nein, sie ist echt. Genau. Ich glaube, es gibt nicht wirklich Musik hier. Doch, wenn man ganz genau hinhört. Also ich kann sie nicht hören, aber ich bin ja auch ein bisschen taub. Das ist dieses Gedudel so im Hintergrund. Ah. Was so Fahrstuhlmusikmäßig. Ah, ist das Kaufhausmusik? Ja, das kann man schon so sagen. Was haben wir denn zu berichten vom Essen? Erzähl doch mal, wie war denn dein Sandwich? Mir fällt gerade, hast du das gesehen? Hast du mal rechts neben dich geguckt? Was denn? Die Lampe? Die Lampe? Die Lampe ist großartig. Ja, wir haben eine Lampe, die wirklich sehr gut zu der etwas Old-Fashioned-Tapete passt. Als ob die beiden zusammengehören. Vielleicht gab es so eine Art 50er Jahre, wie richten ihr Kaffee einpack. Das könnte auch IKEA sein, die Retro-Trend-mäßig wieder solche Sachen anbieten. Aber wir wollen hier keine, das wissen wir nicht. Konz wirft gerade mit Zeug rum. Sagten wir schon, dass der Tisch zu klein ist? Manchen Leuten zu frühstücken ist wirklich entspannend. Vor allen Dingen, wenn man nicht rauchen darf, oder? Ich rauche ja nicht. Ach so, ja stimmt, habe ich vergessen, Entschuldigung. Wir wollen nämlich bei der Gelegenheit mal berichten. Wir sitzen eigentlich das erste Mal in einem Nichtraucherladen. Das ist so angenehm. Das ist so großartig, weil man einfach in Ruhe das total leckere Frühstück aus Sandwich und Kuchen essen kann und dabei nicht belästigt wird von diesen eklen Nikotinschwaden, die sonst durch eigentlich fast jeden Laden ziehen. Ja, ist doch gut. Also ich möchte mal Folgendes bemerken. Die Leute, die morgens in einem Nichtraucherladen frühstücken, sind ein besonderer Schlag Menschen, die man sofort feststellt, wenn man sich hier umdreht. Insofern möchte ich diese Lobhudelei an Nichtraucherläden nicht so ganz unterstützen. Ja, aber das ist ja nur so, weil es gibt ja so wenig Nichtraucherläden, dass natürlich irgendwie die wenigen Nichtraucherläden, die es gibt, voll sind mit diesen Sojamilch trinken? Ja, was soll denn das heißen? Ich trinke total gerne Sojamilch. Ja. Du hast es mit so einem leicht verächtlichen Ton gerade gesagt, würde mir scheinen. Ja, für Männer ist das gut wegen der Potenz. Und der Gehirnleistung. Okay. Die Kurve war ganz schön eng. Ja. Okay. Ich wundere eigentlich, dass hier niemand sein Strickzeug rauspackt. Vielleicht stricken die halt nicht unter dem Tisch. Naja, aber die ehemaligen Raucher stricken doch alle. Ach, echt? Also die weiblichen. Wirklich? Wenn man mit Rauch aufhört, fängt man mit Stricken an? Na, beschäftigt die Hände. Warte mal, du strickst doch Handytäschchen. Ja. Ist das so ein Versuch quasi, mit dem Rauch aufzuhören? Das ist übrigens kein Business. Also falls jemand von den geneigten Hörern dieses Podcasts jetzt eine gestrickte Handytasche haben will, tut mir leid, mache ich nur für persönliche Anlässe. Okay. Also die sind natürlich ausgesprochen sexy, die meine gestrickten Handytaschen. Wie teuer, das kann ich bestätigen. Wie teuer ist ein persönlicher Anlass? Naja, persönliche Anlässe haben doch keinen Preis. Oh, okay. Pixelbrei. Ja, was denn? Ja. Vielleicht kannst du noch mal einen Satz sagen zu deinem Sandwich? Nee, ich finde, über das Essen reden wir nicht. Das können die Leute das Blog lesen. Ah, okay, wir reden nicht über das Essen. Nee. Ah, das ist doch, wir haben einen Frühstücksblog. Das ist, ja, genau. Ein Frühstücksblog, nicht ein Frühstückspodcast. Das ist ja quasi, warte mal, wie habe ich neulich gehört, da habe ich bei Xing so ein Profil von einem... Das heißt nicht Xing, honey, das heißt Crossing. Das ist mir so pupegal. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall habe ich bei Xing das Profil von diesem... also bei Xing habe ich das Profil von dem Typen gesehen, der jetzt auch da arbeitet, wo ich jetzt arbeite. Und der hat, gell, man unterteilt ja irgendwie, was man selber hat und was man will. Mhm. Weil was er hat, irgendwie crossmediale All-for-One-Multimedia-Radio-2.0-Web-Lösungsdinge machen. Kann er also. Ja, das ist doch super. Und das ist ja das, was wir quasi... Viele Angebote. Ja, ja, deswegen arbeitet er jetzt bei uns. Und das ist ja genau das, was wir mit Blog und Podcast auch machen. Crossing, Multimedia, ja, aber hallo. Radio-Angebote, genau. Wir mit For Fun and Profit. Ja, less fun, more profit natürlich. Und ach nee, umgedreht schon. Ja, Beta, sage ich. Beta. Aber sowas von. Aha. Genau, so machen wir das nämlich. Ich möchte bei der Gelegenheit festhalten, dass offenbar der Herr Pixelbrei hier nachts in Crossing rumsurft und sich von Lukas Lieder ansieht. Ja, nur, falls ihr selber eins habt und nun erwartet, dass der Herr Pixelbrei da nachts auch rumkriegt. Naja, pass mal auf. Es passiert Folgendes, ja? Du kriegst einen neuen Arbeitskollegen. Und dann erzählt dir jemand, dass der in irgendeinem Blog zum Depp des Monats gewählt wurde. Oh, oh Mann. Nein, was, wie geil. Was machst du dann? Ah, klicken. Richtig. Wo landest du dann? In der Regel bei ja, YouTube oder bei StudiVZ, wenn du ein bisschen jünger ist, oder eben bei Crossing. Oder beim genau. Monster.de. Nee, also halt in dem Fall in dem Blog und dann halt bei Xing. Sehr peinlich. Wofür hat er den Depp des Monats bekommen? Oder würdest du jetzt die Anonymität... Ja, das würde ich jetzt, also das... Leute, die sozusagen persönliche Lese- und Kutschenfolk haben, können das gerne erfragen per Mail an... Ich habe mal keine Mailadresse, oder? Das Kutschenfolk? Oh, dann, aber wir können doch wir Kommentare... Können eine, oder Kommentare. Nee, nee, Kommentare ist ja Unsinn. Wieso ist das Unsinn? Ja, ich kann es nicht die Kommentare schreiben. Entschuldige, wir haben ganz tolle Kommentare, die mich immer wieder freuen. Liebe Kommentierer, wir freuen uns über eure Kommentare. So sieht es nämlich aus. Aber ihr könnt auch eine Mail schreiben an frühstück@monoxid.de. Ja, schreiben die aber alle mit I. Stimmt, nee, das ist eine schlechte Mailadresse. Dann schreibt mal lieber an frühstück@breakfast.berlin.nurainhobby.org. Ey komm, das kann sich doch kein Schwein merken mit den Bindestrichen da hinten bei okay, nur ein Hobby. Okay, dann breakfast@nurainhobby.org. Das ist ja viel besser. Na, was denn? Ich weiß nicht, ich finde, wir müssen dem Herrn Pixelbrei mal eine kürzere Domain spendieren. Eine kürzere? Spendiert? Okay, das ist ein Spendenaufruf. Wenn, nee, wir wollen uns nicht einreihen in diese Blogger, die wir spenden. Du hast damit angefangen. Ne, wo soll es denn sonst herkommen, das Spendieren? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Okay, also 46 halbe überlegt sich, vielleicht zusammen mit euch, die ja eine Mail an die viel zu lange Adresse breakfast@neuenhobby.org schreibt, wie denn eine total kurze Domain heißen könnte. Zum Beispiel bn. Also ich finde zum Beispiel für einen Frühstücksblock in Berlin würde sich berlin.de eignen. Leider schon vergeben. Also bist du ganz sicher, weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Aber vielleicht, also berl.in. Was ist die N? India? Indonesien? Ich nach. Also ich okay. Google Domains haben wir auch nicht auswendig. Ja, gerne. Also wenn, durchaus. Ja, also dann. Vielleicht, lieber Zuhörer, vielleicht machen wir es so. Ihr klickt eben erstmal diese Domain und bietet sie an und wir suchen dann eine aus. Du meinst, die Hörer sollen die schon mal kaufen ja. Und dann... Warum nicht? Und glaubst du, unser Berlin-Frühstücksblog wird kein Erfolgsmodell und irgendwann bei einer 3.0-Webblase nicht Millionen werden? Naja, aber reichberühmte Texte, sage ich nur. Ja. Und zwar vor allem. Wir haben ja jetzt in Deutschland die ersten Beispiele, wo Blogger einfach stinkend reich werden. Also fast... Also wer? Ich war Sprengblick, nicht wahr? Stinkend reich. Also ein richtiges Businessmodell und so. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Oder Sascha Lobo, stinkend reich mit der Riesenmaschine. Na gut, also. Ich bin jetzt versucht zu sagen, na wenigstens eins von beiden, aber nein. Okay, aber bald. Bald sind sie stinkend reich. Okay. Alles klar, das entzieht sich also total meiner Erkenntnis, aber ich bin gespannt. Bei der Gelegenheit, falls du zuhörst, Sascha, änder doch mal bitte dein Passwort für riesenmaschine.de. Willst du das auch gleich dazu sagen? Nee, das wäre gemein. Aber es kann auch erfragt werden mit einer Mail an breakfast@neuenhobby.org. Ja, also hier würde ich doch eher so einen braunen Umschlag mit einem kleinen Schein drin an meiner Postadresse. Okay. Ja. Alles klar, deine Postadresse willst du jetzt aber natürlich nicht ansagen, weil... Ach naja, wer ein bisschen geschickt ist und dieses Passwort möchte, der findet auch meine Postadresse. Okay. Hast du eigentlich, was steht eigentlich im Whois für diese Seite? Ja, das ist... Man kann es auch schicken. An was? Wir müssen eh schneiden, das ist viel zu lang. Was jetzt? Ich habe aus Versehen Mr. Pixelbrett richtigen Namen. Ey, was total affig ist, weil, entschuldige, deine Stimme kennt man mal aus dem Radio. Quatsch. Ja, oder? Wer meine Stimme aus dem Radio kennt, soll bitte eine Mail schreiben oder einen Kommentar. Wir kriegen auf jeden Fall einen Kommentar auf diesen Podcast. Einen kriegen wir. Einen? Du meinst, wir kriegen einen? Mindestens. Okay, schon schön. Ja. Oder damit wir wissen, dass wir hier nicht irgendwie mit einem Gerät reden, ja, sondern mit der Welt da draußen. Ich mag mein Gerät und ich rede gerne damit. Ja, ich mag das auch, aber lieber wäre, wenn es wenigstens einer klicken würde. Ja, schauen wir mal. Also dann so viel dazu und zum Lesen, ob man herkommen soll, dann das Blog quasi lesen. Ich kann ja schon mal ganz im Groben sagen. Nicht den Podcast lesen. Das macht keinen Sinn. Ach doch, wir würden vielleicht auch Transkriptionen von dem Podcast nehmen. Wie willst du die nehmen? Ach so, wenn sie, ja gut, ja okay. Ja. Aber auch nur, wenn die dann lustig sind, wenn man sie Ansonsten kann man hier, also jetzt kurzes Fazit. Man kann hier hingehen, wenn man nicht so viel Hunger hat und leckere Schokolade trinken will. Und nicht rauchen möchte. Das versteht sich ja von selbst. Und auch, also nicht unbedingt gestört ist von diesem eher Mittelpennerartigen Style hier. 46 Halbert gerade wieder im Meckermodus. Das ist ein echt cooler Laden. Also wir haben schon viel schlimmere Sachen. Also viel schlimmere Sachen. Wo war denn jetzt mal schlimmer? Besser. Ja, zum Beispiel bei dem Laden, wo wir zweimal waren. Ja, da könnten dann, wir eigentlich überraten. Wie heißt die übrigens Mattes und... Im Hundertwasser war es auch nicht Mattes wirklich und, laut. Mattes und laut. Da war es im Hundertwasser war es auch nicht wirklich besser. Ja, das, also, das ist schon, daran... Das ist schon, also weil wenn ich mir jetzt immer so überlege, was man jetzt unter der Woche in der Simon-Dach-Straße machen kann, ist das bis jetzt eigentlich die erste Wahl? Ja, na, wir müssen noch mal jetzt weitergehen zur Dachkammer. Naja, das später dann. Projekt, aber sozusagen im Moment, Kaffeeladen. Und hier vorne hast du das Plus Minus? Das ist aber unter der Woche nicht so cool, da war ich schon. Hast du nicht gelesen? Ja, natürlich. Naja, also. Das ist sogar ein sehr besonders schönes Foto vom Essen. Okay. Mit Sonne von links so. Sehr schön. Ja, ja. Extra Profi-Fotograf mal angestellt. Du hast eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, dann hör doch auf zu reden. Nein, kann ich. Also ich gehe jetzt, aber 46 halbe bleibt noch hier, weil sie sowieso das letzte Wort hat. Tschüss. Wenn ich so ein letztes Wort habe. Auf der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast Blog.